Rainer und das Newstime-Interview vom 24. Mai 2018. Ei, der Rainer. So viel Mühe hat er sich seit Jahren nicht gegeben. Das Vogelnest links und rechts an den Kanisterkopf geklebt und die Fransen rings ums Lügenmaul frisch gestutzt, hockt er mal nicht im eigenen Unrat vor den Trümmern seines Restlebens, sondern vor dem Denkmal der Nutzlosigkeit und der falschen Entscheidungen, dem legendären Greenscreen. Sieht natürlich immer noch aus wie ein in der Behindertenwerkstatt lackierter Totalschaden, aber Rainer wäre nicht Rainer, wenn bei ihm nicht die Anstrengung schon als Erfolg gelte. Zu Beginn des Gesprächs ist unser Suppengmobu noch aveng aufgeregt. Er entspannt sich aber sichtlich, sobald er feststellt, dass er im Ernstfall sein Gegenüber auf einen Haps verschlingen könnte. Und dann ist ja das Programm, das dieser bebrillte Glatzengimli abspult, einfach nur zum Mäusemelken. Ja, ganz richtig, so führt man ein Interview. Man stellt möglichst offene Fragen, die das Gegenüber zum Erzählen animieren. Aber das ist kein gewöhnliches Interview, du blöder Gnatzengnom. Sagst du doch selbst am Anfang. Wenn man Rainer einfach so erzählen lässt, salbadert er herum. Kommt vom Hundertsten aufs Tausendste und sagt immer nur Sachen, die er schon 100-mal geübt hat. Da hört er sich selbst nicht mehr richtig zu. Das kann er dann noch, der Hutzelmann. Nach jedem Sermon, der ihm da aus Mädelfranken entgegenschwallt, einfach nochmal nachhaken, damit unser dicker, fetter Pfannkuchen nochmal ansetzt, sich mit schönster Regelmäßigkeit selbst widerspricht und mal eben das Gegenteil von dem raushaut, was er nur 5 Minuten vorher gesagt hat. Dieses Phänomen ist nun aber beileibe nicht neu und kann schon deshalb nicht als News fungieren. Und der Hirni, der da nachhakt, ist natürlich auch nicht in der Lage, Rainer auf die Widersprüche festzunageln, die ihm da am laufenden Meter präsentiert werden. Vermutlich, weil er selber schon nicht mehr in der Lage ist, dem galoppierenden Rainer-Blödsinn noch wirklich aufmerksam zu folgen. Ist ja nun auch nicht so, als würde das Rheinland solche Menschensöhne hervorbringen, die für rasche Auffassungsgabe oder bemerkenswerten Geistesreichtum bekannt wären. Im Gegenteil. Bei diesem Exemplar hapert's ja schon am Satzbau und an der Hochlautung. Bauernpack, Gottverdammtes! Wenn sich im limburgischen Erbfolgestreit man bloß der von Geldern durchgesetzt und unter den bergischen Mistbauern greuliches Strafgericht gehalten hätte, unserem schönen Land wäre viel Arges erspart geblieben. Nein, insgesamt ist dieses Gespräch nichts fürs Regal. Unser Prallsack haut die altbekannten Lügen raus und gerät dabei nicht groß ins Schwitzen, sie kommen richtig routiniert. Und wenn er sich mal verhaspelt, kriegt's der Glatzengimli nicht mit. Man kann Rainer zugutehalten, dass die Lügen immerhin größtenteils Kategorie B sind, also Unwahrheiten, die er selber schon so lange erzählt, dass er sie vollkommen verinnerlicht hat und gar nicht mehr mitkriegt, wie erstunken und erlogen das alles ist. Die Hater werden weniger, sind aber schuld an seiner Misere, die aber gar keine ist, weil seine Internetkarriere ihm Spaß macht. Er hat echte Fans. Er plant eine Anti-Mobbing-Aktion, bei der prominente Mitstreiter im Boot sitzen werden. Mobbing ist furchtbar, aber ihm macht das alles nichts aus, weil er der unbesiegte Kampfsportlord ist. Was unser Knallkopf halt so erzählt, wenn jemand stillhält. Zwischendurch muss er hier und da mal gequält aufstöhnen, aber insgesamt bleibt er einfach im Fahrwasser. Neu oder immerhin nicht schon völlig ausgelutscht sind eigentlich nur 2 Dinge. Erstens Erdbeerchen. Ist natürlich immer schwierig, aus den reiner Lügen das Körnchen Wahrheit zu extrahieren. Aber es hat ja den Anschein, als sei damals zwar ein gemeinsamer Stream geplant gewesen, aber eben nur einer, in dem Erdbeerchen sich als Drachenfreundin präsentieren sollte oder wollte. Das wäre womöglich recht glimpflich abgelaufen. Wubi präsentiert sein Erdbeerchen und kriegt dann live keinen Liebesschwur, sondern eine böse Abfuhr. Aber statt sich einfach nur so demütigen zu lassen, besteht Rainer im Gegenzug für sein Einverständnis zum gemeinsamen Stream und dem damit verbundenen Risiko aufs Dach zu kriegen, auch gleich auf dem Heiratsantrag. Auch eine Strategie. Wenn man richtig schlechte Karten hat und befürchten muss zu verlieren, einfach den Einsatz erhöhen. Kann man ja mal machen. Jedenfalls, wenn man ein fetter, unterbelichteter Knallkopf ist, der eh nichts mehr zu verlieren hat. Zweitens, der Leifelsbursche. Ja, so funktioniert Kategorie B. Unser Suppengobmu kann sich einfach keinen Fehler eingestehen, sondern muss die Dinge so drehen, dass er keinen Fehler begangen hat. Den Leifelsburschen samt Presseausweis brüllend von der Schanze zu jagen, war ein arger Schnitzer. Da war unser Prallsack endlich so weit, einen Fuß in die Tür zu kriegen, bei den Medienmöngis, denen die Kohlen schön locker in der Tasche sitzen. Müssen sie auch nicht erwirtschaften, kriegen sie ja vorn und hinten reingeblasen. Die Kanaillen, die ganz und gar vermaledeiten, mögen ihnen allen die Winzpimmel schwarz werden und unter Schmerzen abfallen. Richtiger, echter Wolframdreh in Klönen und dann noch Weiterverwertung im Funkprogramm. Weiter hat's Hengame auch noch nicht geschafft. Aber unser Prallsack wäre nicht unser Prallsack, wenn das nicht jedes Mal zielsicher versemmeln täte. Bei Wolfram aus der Sendung geschnitten, stinksauer und in seiner Eitelkeit tief getroffen, dann können sie ihn alle mal die Drecksfotzen von den ÖR, basta! Und dem Leifelsburschen bleibt nichts anderes übrig, als stattdessen die Pferdefotze zu interviewen, die dafür später von Rainer auch nochmal gehörig ihr Fett wegkriegt, und noch jeden anderen als Schauerberger mit seiner Hackfresse zu behelligen, der bei drei nicht wieder auf dem Baum, Quatsch, seinem Fickschwein ist. Als Rainerle dann, natürlich, als es längst zu spät ist, bemerkt, welche Chance sich als das arme Opfer zu generieren er da brüsk abgewiesen hat, könnte ihn die Reue packen. Also spintisiert und lügt er sich stattdessen eine Version der Realität zusammen, in der er alles richtig gemacht hat. Der Leifelsbursche, das war böser Helder, weil nämlich seine Nummer in Rainers Handy geblockt war, genau. Außerdem ist er sich inzwischen ganz sicher, dem Leifels seine hässliche Rübennase vorher schon mal im Ort gesehen zu haben. Immerhin ist unser erzblöder Prallsack ja sehr gut darin, Menschen zu erkennen. Dorian, du blöder Wichser, aller! Und wenn dann noch so eine markante Erscheinung wie der Leifels, der ja mitnichten nur noch so viel Profil hat wie ein Rallye-Schlappen nach achtmal Paris-Dakar vor der Schanze Radau macht, dann speichert Rainers fotografisches Gedächtnis ihn sofort in der Hater-Kartei ab. Todsicher. So wird's gewesen sein. In den finstersten Stunden, wenn der Gedanke an die eigene Misere die Schweinsäuglein zum Schwitzen gebracht hat, muss diese Version der Dinge entstanden sein, die das eigene Versagen mal wieder erträglich macht. Mal wieder. Inzwischen dürfte unser Narzissmuslord recht versiert darin sein, die eigenen Räuberpistolen zu glauben, dann lässt sich's leichter leben. Gegenstand der nächsten Fiktion dürfte wohl der pflichtvergessene Ordnungshüter Müller sein. Als dem armen Opfer Rainer die bösen Mobber von allen Seiten auf die Pelle rückten, ergriff dieser Cretin nicht etwa Partei für den Gemobbten, sondern für die Mobber, verwies auf deren Status als Eingeladene und zog unter Gejohle von dannen. Nach seinem Abgang dürfte, wie damals schon vermutet, die Rumba erst so richtig losgegangen sein. Das hat unserem armen Fetti dann doch arg zugesetzt. Die bösen Hater kriegen von der Lolizei carte blanche, ihn zu drangsalieren. Da hat's bestimmt auch wieder Augenschmeiß gesetzt. Zur Strafe wird's nie wieder Boster geben. Nie wieder. Also, bis ihm mal wieder irgendeine unvorhergesehene, aber lebenswichtige Reparatur ins Haus steht, weil er wieder mal irgendwas Essentielles kaputt gespielt hat, unser dicker, dummer Knallkopf. Dann sind die bösen Hater wieder willkommen, um die Kohlen dazulassen, die der Fetti so dringend braucht, der immer nur sein Leben leben und von niemandem abhängig sein will. Ein erzfauler Bettler stilisiert sich als Musterbeispiel des Selbstbestimmten. Kannst du dir echt nicht mehr ausdenken.